Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nicht noch ein Marvel-Podcast. Und heute reden wir über ein absolutes Machwerk, und zwar X-Men Origins Wolverine. Da ich das irgendwie nicht alleine machen will, sind meine zwei besten Freunde wieder mit dabei. Hallo Markus, hallo Jürgen. Servus, ich bin Kanadier. Bist du nicht? Doch, ich bin genauso Kanadier wie Hugh Jackman. Habt ihr euch die beide schon mal angesehen? Aber wann habt ihr euch den zum ersten Mal angesehen? Sagt man so. Oh Gott. Wisst ihr das noch? Als er noch relativ frisch war, hat mein damaliger bester Kumpel, der immer seine 100% legalen Kopien hatte, habe ich mir das bei ihm angeschaut, ja. Gut, von dem, Markus? Man rausgekommen ist, habe ich ihn bestimmt im Kino gesehen. Es waren noch die Zeiten, wo ich regelmäßig ins Kino gegangen bin. Als ich das damals leisten konnte. Ja, stimmt. Ich habe ihn damals als absolut legale Kopie gesehen. Witzigerweise in der Version, wo alle Effekte gefehlt haben. Es kursierte damals nämlich im Internet eine Version, wo die ganzen Greenscreen-Effekte noch nicht rausgekeyt wurden. Das war sehr interessant anzuschauen. Auf jeden Fall. Regie führte Gavin Hood. Der ist bekannt für Machtlos, Ender's Game und Eye in the Sky. Also keine guten Filme. Wir haben Hugh Jackman als Logan, wir haben Lear Schreier als Sabretooth. Lear Schreier ist ein fantastischer Schauspieler. Ist auch bekannt der einzige Grund, warum seine Figur ertragbar ist. Yep, ist bekannt aus Scream, Scream 2, Scream 3 und Hunt. Dann haben wir Danny Houston, diesmal als Striker. Danny Houston ist bekannt aus Leaving Las Vegas und Children of Man. Hat diesmal den Synchronsprecher von Thanos bekommen. Oh, okay. Ich habe es auf Englisch gesehen, wie immer. Lynn Lallis als Silver Fox, sozusagen seine Freundin, sie heißt Silver Fox. Die kam zum ersten Mal 1989 vor in Wolverine Volume 2. Die ist bekannt aus 50 Years a Date, Number 23 und True Blood, eine furchtbare Serie. Taylor Kitsch, das ist der Gambit, also Hashtag nicht mein Gambit. Gambit kam erstes Mal vor 1990 in Uncanny X-Men Nummer 14. Der Typ ist bekannt aus Snakes on the Plane, Der Pakt und Friday Night Lights. Und der gute Ryan Rodney Reynolds. Der den Deadpool spielt. Ryan Reynolds ist. Früher war Ryan Reynolds. Waffe 11, bitte. Ja, das ist nicht Deadpool, was da ist. Ja, sorry. Ja, Hashtag nicht mein Deadpool. Deadpool wurde zum ersten Mal von Rob Liefeld erfunden 1997 in New Mutants. Es ist halt, also Ryan Reynolds ist halt jedem bekannt. Witzigerweise, Ryan Reynolds Karriere war so vorher diese Kitsch, absoluten Kitsch-Filme, die er gedreht hat. Immer diese Liebeschnulzen, wo er entweder den falsch verstandenen Typen mit einer langjährigen Beziehung gespielt hat, wo die dann in die Brüche geht und dann am Ende wieder zusammenkommen. Oder den weirden Assistenten, der am Ende mit seiner Chefin zusammenkommt. Irgendwie habe ich eine Schwäche für den Film mit Sandra Bullock. Ich weiß gar nicht, warum. Ich nicht. Aber ich mag den Film irgendwie, auch wenn er Schrott ist. Betty White ist der beste Part in dem Film. Sie ist immer der beste Part. Wie hieß der? Den hat er doch auch erwähnt gehabt im dritten Deadpool. Wo er die Kamera geguckt hat. Wo Nice vor die Kamera geguckt. Ich weiß es nicht. Ich sag's dir morgen, wenn ich die Stelle nochmal gesehen habe. Wir starten selbst in Kanada 1800. Ja, stimmt. Ja. Oh Gott, war der furchtbar. Wir starten in Kanada 1845. Das ist ein sehr weirdes Opening, weil der kleine James ist so sauer, dass ihm Krallen wachsen. Interessant. So existieren Mutanten. Finde ich gut. Ist so, der komplette Anfang ist so. Warum sind wir hier? Warum sehen wir die als Kinder? Wieso der ist bringt so er seinen irrelevant Vater für um? Den Film gewesen. Absolut. Oh nein, er hat seinen eigenen Vater umgebracht. Aber wir sind doch Freunde. Ich meine natürlich, wir sind doch Brüder. Wir machen aber jetzt alles zusammen. Machen die das alles zusammen. Und dann rennen sie weg. Und dann kommt im Prinzip der beste Part im Film. Sie die beste Transition die ever. Ja. Logan und Sabretooth durch die Jahrzehnte ist einfach nur großartig. Den Bürgerkrieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Vietnam. Absolut fantastisch. Was sagt ihr? Geile Szene, absolut geile absolut Szene. Absolut, cool. Absolut. Das ist wirklich die beste Szene im Film. Auch wenn ich es lustig finde, das Gefühl, ja, die haben halt nur gekämpft. Ja. War nur im Kämpfen die ganze Zeit. Das war ja auch das, was sie konnten, oder? Ja, richtig. Ja. Sie wollten ja auch offensichtlich nichts anderes können. Ja, und dann haben sie halt, dann ist halt sein Bruder durchgedreht, weil sein Bruder ist. Und dann haben sie ein paar Leute umgenietet, und dann kamen sie in den Knast. Und dann kommt Striker, ich stelle ein Team zusammen. Ich so, aha. Ich frage mich, wo er den Satz hat. Die Avenger, ich meine natürlich Team X. Aber er war doch so glaubwürdig. Ja, stimmt. Hat er eben Dominic Monaghan überhaupt erwähnt? Im Cast? Dominic Monaghan? Nee. Der ist ja auch in dem Team. Stimmt, ja, Dominic Monaghan ist auch in dem Team. Nee, den habe ich komplett vergessen gehabt. Mary Brandybuck ist auch dabei. Ja, ganz, ganz kurz aber nur. Mit der Stimme von Tommy Morgenstern natürlich. Ehrlich? Ah, sehr gut. Ich vergesse immer, dass du vertraglich verpflichtet bist, ihn zu erwähnen. Ich muss Tommy Morgenstern erwähnen, es geht nicht anders. Und weil Tommy Morgenstern so teuer als ist zu engagieren, haben sie ihn als erstes umgebracht. Ja, natürlich. Oh, hi Ryan, nur noch wenige Filme, dann bist du endlich da. Nicht mehr lange. Halt durch. Halt durch, Ryan, du schaffst es. Halt durch. Ja, in dem Film hat er einfach nur die Ryan Reynolds-Nummer durchgezogen. Da war er noch nicht so Deadpoolig. Ja, aber er war halt Deadpool FSK 12 Version. Er war absolut nicht Deadpool. Furchtbar. Ja, er war für 11. Das war nie Deadpool. Er war für 11. Zero, der magische Shooter-Guy, I guess. Der ja, außer wenn er Logan treffen muss, da kann er es plötzlich nicht mehr. Ja, ja, da kann er nicht mehr schießen, weil keine Ahnung, seine Kugeln irgendwie durchgehen. Ich habe keine Ahnung. Dann hat man ja den Blob, der noch nicht der Blob ist. Der Typ ist einfach nur robust. Was? Und stark. Wer ist er? Und stark. Er kann einen Panzer kaputt hauen, alles klar. Der hat nur seine Hand ins Schussrohr gehalten, damit er implodiert. Ja. Und Wade hat keine Kräfte. Warum kann er seine Katanas drehen? Was Bullshit ist, weil er eigentlich komplett dabei draufgehen würde. Das ist seine Fähigkeit. Ja, er kann Katana schnell drehen. Das ist seine Fähigkeit. Nice. Sehr gut. Ohne sich dabei zu verletzen. Was kannst du? Ich bin unsterblich. Mir wachsen Krallen aus den Händen. Was kannst du? Ich kann meine Schwerter drehen. Ihr sagt ja auch vorher, dann, wo sie in dem Flugzeug sind, so, ich liebe meine Katanas. Ja. Was genau sind seine Kräfte? Ballett? Okay, damit ich das richtig verstehe. Strikers Team zerlegt einen Diamantenhändler und hält Dörfler gefangen wegen einem Klumpen etwas, / Metall, was für die wertlos ist und die ohne Probleme abgegeben hätten. Das hast du schon richtig verstanden, ja? Ja, aber das es ist ja ein böser Diamantenhändler, also kann man dem auch mal auf die Schnauze hauen. Dem wir noch böser sind als er. Ja, er muss ja auch Angst bekommen, dass er es nie wieder tut. Stimmt, ja, ja. Ich find's gut, dass Logan einfach geht. Ja, wir haben 3000 Millionen Leute, ich keine Ahnung, wie viele Leute sie noch umgebracht haben in dem Team. Ich gehe jetzt. Das reicht. Hä? Ich gehe nach Kanada. Okay. Was aber wirklich schön zu sehen ist, dass halt Logan der Einzige ist, der irgendwie Einfluss eben auf Victor nehmen kann. Mhm. Ja, obwohl Victor eigentlich der ältere Bruder ist irgendwie. Ja, aber er hört noch also ein kleines bisschen auf ihn, wenn er energisch genug ist. Ja. Weil er halt wollte den Typen ja umbringen und es ist nachdem Logan halt eigentlich, lass es sein, es ist gut jetzt, dann lässt er es auch sein. Deshalb verwildert er ja so schlimm, wenn Logan weg ist. Logan ist im Prinzip sein Conscience, kannst du sagen. Ja, genau. Das ist sein Jiminy Grille, genau. Jiminy Wolverine. Ja, genau. Jiminy Reen, finde ich gut. Sehr gut. Seine Freundin ist super, ein Glück passiert ihr nichts. Sie ist hot, sie ist gutmütig, sie kennt sein Geheimnis, ihr sollte nichts passieren. Nein. Absolut nicht. Sie ist nicht nur hot, sie ist gleichzeitig auch voll cute. Sie ist halt beides. Ja, das stimmt, ja. Hobbit auf dem Rummelplatz, habe ich geschrieben. Das war sehr gut. Wo halt er umgebracht wird und Wolverine senses, er wacht auf. Und nein, er hat gemerkt irgendwie, was ist passiert. Weil Ist schon traurig, da holst du so jemand wie Dominic Monaghan und dann ist er dann so nach gefühlt 10 Minuten tot. Und lässt ihn das Licht an- und ausschalten mit seinem Gehirn. Sehr gut. Vielleicht war der Junge, der mit seinen Augen den Fernseher an- und ausmachen konnte oder durchschalten konnte. Vielleicht war das sein Cousin oder so. Wie weiß. Gemein. Your country needs you, I'm Canadian. Das ist auch sehr gut. Wo ich mir denke, so, der Australier hat gerade gesagt, I'm Canadian. Alles klar. Ich mag auch, wo seine Frau ihn abliefert und dann auf das Abschiedsküsschen besteht und all seine Kollegen so, wuuu! Weißt du, wie es halt so im echten Leben ist, das war so eine gefühlt so echte Szene in dem Moment. Die mochte ich sehr. Ich ehrlich. Ja, ich fand's auch gut, wo seine Wolverine, seine Logan-Senses angefangen haben zu tingeln, als er seine Freundin gemerkt hat, meine Freundin ist hier. Schnüff, schnüff, schnüff, schnüff. Oh nein! Mein Bruder ist hier. Schnüff, schnüff, schnüff, schnüff. Oh nein! Nee, den Bruder hat er ja nachher Ansis erkannt. Der hat eindeutige Spuren hinterlassen. Ja, ja. Oh nein, sie ist eindeutig tot und ich halte sie in meinen Armen. Oh nein, sie ist auf jeden Fall tot. Ah! Oh nein! Sie kann ja wirklich froh sein, dass er sie nicht erst begraben hat, sondern gleich losgeflitzt ist. Hätte der das nicht riechen können? Ich meine, hat er nicht super Hearing, super Smells? Er ist emotional und steht unter Schock. Er war ja sehr, sehr enraged in dem Moment. Da kann ich schon verstehen, dass sein intuitives Denken gerade nicht da ist. Aber es ist halt so, trotzdem, jetzt stell dir mal vor, er hätte sie noch vorher begraben. Ja. Da wäre sie nicht zurückgekommen. Sie ist nicht Beatrice Kiddo. Ja. Wer ist Beatrice Kiddo? Hier, Kill Bill. Ah, oh mein Gott, Kill Bill, ewig nicht mehr gesehen. Also habe ich einen zu krassen Insider gebracht, es tut mir leid. Eieiei. Obligatorisches No in die Kamera, sehr gut. War wichtig, ja. Es gehört dazu. Das war sehr, sehr wichtig. Ja. Logan gegen Sabertooth ist cool, aber zu kurz. Und das und auch das nicht Krallen im wegtreten. Ansatz brutal genug. Nee. Außer das Krallen kaputt treten, das tat weh. Das war hart, ja. Huhuhu. Das tat weh, das tat echt weh. Ah. Stryker verspricht ihm zu helfen, aber dafür müssen sie nach Jurassic Park fliegen, so wie es aussieht. Ja, in Jurassic Park. Ich dachte, das sei immer die ganzen Monster erzeugt. Es ist so, ja, wir fliegen auf eine Insel, aber die ist gleichzeitig keine Insel, weil die ist doch da am Festen. Hä? Wo fliegen wir hin? Oh, sein Origin-Name, das Schöne ist, der Name Wolverine kommt nicht, weil er sich verhält wie einer oder weil er rennt wie einer oder weil er als Kind schon durch die Gegend gelaufen ist. Nein, der Name Wolverine kommt von der dämlichen Story, die ihm seine Alte erzählt hat. Und are weil er eine fucking serious? Wegen seiner Frisur. Eigentlich schon, ja. Aber weil er seine alte Geschichte erzählt hat. Fuck off. Ja, es ist halt so sein emotionaler Anker. Ich kann es irgendwo verstehen, aber gebraucht hätte es niemand. Das ist genau wie Weapon X heißt also wegen der römischen Zahl 10. Was? Nicht, weil es cool klingt. Nein, nein. Warum heißt es Weapon X? 10 wegen der römischen Zahl. Wer hat das geschrieben? Oh mein Gott. Du hast Wikipedia offen. Du kannst uns sagen, wer das Drehbuch geschrieben hat. Nein, ich hab's nicht offen. Ich hab hier meine eigenen Notizen. Ich hab's tatsächlich nicht gelesen. Ich glaube, das waren bestimmt 5 oder 6 Writer, wenn ich mich daran erinnere. Obligatorische Slogan wird mit einer manchen Vollgepumpt-Szene. Die haben wir schon in jedem X-Men mindestens 2-mal gesehen. Gefolgt aber das ist von. Wichtig. Du darfst nicht vergessen, dass Logan mit Adamantium vollgepumpt wird. Ja, gefolgt von Logan springt nackt aus dem Becken-Szene und er hat Unterwasser-Hearing, weil er hat gehört. Löschen Sie sein Gedächtnis. Hättet ihr das nicht vorher machen können? Ich weiß halt schön, Gott. Weil er ja mit einer Shorts ins Wasser gegangen ist und wenn er rauskommt, ist er nackt. Also ja, ja, zumindest hat er manchmal die Shorts gefressen. Erklärt, warum sie es nicht vorher hätten machen können. Weil er braucht ja einen Anker, damit er es überlebt. Er muss ja wirklich das, was ihn antreibt, dass er diese Operation macht. Daran soll er ja denken, dass er nicht krepiert dran. Und wenn sie ihm das Gehirn löschen, dann weiß er natürlich nicht mehr, warum er das tut. Wo ich dann geschrieben habe, warum haben die das nicht einfach machen können, als er schon im Becken lag, ohne einfach machen können, ohne es ihm zu sagen, weil er vielleicht also, super Hearing hat. Ich frage mich, habe ich ihr was anderes gefragt? Sie spritzen ihm in seinen Körper Adamantium. Da sind überall Nadeln jetzt drin. Könnte man ihm nicht einfach eine Elefantendosis Beruhigungsmittel reinspritzen und dann sagen, nee, Sedativum, das Sedativum wirkt bei ihm nicht. Einfach nur sagen, bevor, nachdem er sich da reinlegt, ja, alle gucken sich an, alle nicken. Löscher mit diesen Nadeln da rein. Ja. Ohne es zu sagen. Alle drücken Knopf und es war's. Ja, das ist ja das Bescheuerte. Ah, sehr schön, wie er dann wütend einfach überall hinrennt und erstmal ins Wasser springt und verschwindet. Finde ich gut. Während er nach unten gesprungen ist, macht so plopp. Und weg ist er. Ja, er ist ja eigentlich nur nackt für den Fanservice, aber ich finde es nicht schlimm. Nee. Er hat schon einen ordentlichen Hugh Jackman. Jesus Christ. Und May und Onkel Ben finden ihn in der Ich meine natürlich. Und natürlich Moment, warte, wird auch ihnen nichts passieren, weil sie sind nett, sie sind anständig, sie sind hilfsbereit und sie geben ihm sogar Klamotten. Und sie behandeln ihn sofort wie einen Sohn. Ja. Wie deswegen, ich gesagt habe, Aunt Ben und Onkel May. Denen kann nichts passieren. Die beiden hätten richtig. Aber auch die beiden auch spielen können. Ja. Definitiv. Ohne Scheiß, ja, ja. Ey, wie kann man so viel Wärme ausstrahlen? Das war ja schon widerlich. Und das in dieser kurzen Szene, in der sie da waren. Ja, ich mag einfach, wie die mit dem Auto ankommen und dann läuft er da vorbei. Da ist ein nackter Mann in unsere Scheune gelaufen. Nimmst du Drogen? Vor allem wir vorbei. Ich geb dir Klamotten, aber zieh dir das über dich. Ich will nicht, dass die alte Lady einen Herzinfarkt bekommt. Ich fand aber cool, den Spruch wurde. Also das ist so ein typischer Onkel-Ben-Spruch. Nimmst du Drogen? Also, dass er so nackt zusammengekauert in der Scheune ist. Aber es war so bescheuert, dieses, hey, wir haben Sachen von unserem Sohn, zieh ihm an. Hey, erinnert ihr euch auch an die legendäre Lederjacke, die er in ihrem Film anhat? Ja, die hat er von irgendeinem Dude von seinem toten Sohn. Ja. Okay. Der Sohn hatte Stil. Oder wo er sich dann aufs Motorrad setzt. Wupp. Ich bin ein bisschen schwerer geworden in der letzten Zeit. Ja, aber es und ist, dann die obwohl ich wusste, was passiert, es bricht mir jedes Mal das Herz, wenn die beiden umgebracht werden. Vorher haben wir noch die fantastische dämliche Clown-Szene. Alter, sehen die scheiße aus. Die Effekte in dem Film, oh mein Gott. Ja, das gehört aber zu allem, wo CGI dazukommt. Das wollte ich in Verbindung mit dem Kampf, der dann jetzt kommt, erwähnen. Weil dieser ganze Kampf gegen Helikopter, der ist ja so beschissen animiert. Oh ja. Absolut, 100%. Meine Fresse. So furchtbar aus. Alles daran sieht scheiße aus. Alles. Die Klauen sehen so beschissen aus. Alles daran ist so beschissen. Ha, das alte Ehepaar ist so nett. Es fängt mir die Klauen an, die so aussieht wie, keine Ahnung, 1995 Photoshop. Ja. Ha, die beiden sind so nett zu ihm. Hoffentlich passiert ihnen nichts. Ja, ja. Ja. Er hätte ja gefühlt fast da bleiben können, sowohl wie er sich da gefühlt hat. Logan bekommt sein legendäres Gammel-Outfit von einem random alten Mann. Oh nein, die Familie Kent wurde erschossen. Ich meine natürlich Familie Spider-Man. Ich meine natürlich der Onkel Ben. Nein! Ich meine, ich mag die Idee hinter dem Kampf, aber und das war das, wo ich eben meinte, du hast den Typen, der gefühlt nicht daneben schießen kann, aber wenn er auf Wolverine schießen muss, kann das plötzlich nicht mehr. Er hat Angst vor Wolverine. Sowas nennt man Überlebensinstinkt. So. Wenn man in den so Abgrund schaut der Abgrund zurück. In Yakuza sind das so diese sogenannten Cutscene-Bullets. Wenn in der Cutscene jemand eine Knarre hat und dann schießt, dann stirbt derjenige. Nur er hat halt keine Cutscene-Bullets. Ah, ärgerlich. Ha, er könnte sich ja später noch begraben. Bumm! Oder auch nicht. Es war auch mit einer der schlechtesten vom Feuer weglaufen Szenen, die ich je gesehen habe. Vor allem macht doch den Akira Motorradslide. Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. Die ganze Szene ist so dämlich over the top. Ja, auch, dass er die so genau im richtigen Abstand hintereinander die beiden Militärautos hat, die nichts machen und die er dann in Ruhe aufschlitzen kann. Ah, super. Vor allem auch dieses. Es ist so dumm, diese komplette Szene mit dem Hubschrauber, mit dem Springen und so. Es ist so dumm, es ist so over the top. Aber es ist herrlich. Oh mein Gott, es ist herrlich. weil es so scheiße aber ist. Aber woher wusste er eigentlich, dass genau da diese Ölspur ist, die er mit seinen Krallen anzünden kann, damit das Ding in die Luft fliegt? Es ist Wolverine, der hat Wolverine-Senses. Logan-Senses, hast du ja vergessen. Deswegen hat er den Huge Eggman, das ist eine Antenne, glaube ich. Ich finde es auch so schön, er macht ihn unzerstörbar und dann, und? Hast du ihn erledigt? Was glaubst du? Ist der tot? Was genau ist euer Plan? Er ist unverwundbar, ihr Deppen. Oh, sehr schön. Random Scott Summers Cameo. Also das hallo, einzig hallo, Schöne Scott. An der Szene fand ich am Ende noch, wie er dann tatsächlich sagt, sie wollten das Tier. Weil er dem Colonel da selbst die Schuld gibt. Ja, sie wollen das Tier, sie bekommen es. Ja. Sie wollen das Tier, sie bekommen es, richtig, ja. Hey, Random Scott. Hi, Scott Summers. Tschüss, Scott. Ja, nimm die Sonnenbrille ab. Ich habe Kopfschmerzen. Ja. The Blob war schon sprich ihn bloß nicht auf sein Gewicht an. Okay. Du hast ihn auf Blob Englisch genannt. Auf Englisch ergibt Sinn, weil er sagt, hey Bob. Er sagt ja immer Bob. Ja. Oder Bob. Ich glaube, er sagt Bob. Hast du mich gerade Blob genannt? Did you call him Blob? I called him Bob. Ja, das hat er im Deutschen auch gesagt. Ich weiß gar nicht, wie so Deutsch ist. Ich war auch so, okay. Ja, ja. Aber in Deutschland wirkt es trotzdem nicht so stark. Aber der Blob erinnert mich halt an, naja, jeden anderen random Typ in dem Fettmann-Anzug. Ja, die Effekte von dem Fettanzug sind nicht sonderlich gut. Ich meine, dass die dünne Frau, die ihm auftätowiert wurde, auf einmal dick ist. Das ist ein schönes Detail. Ja, das ist ein schönes Detail. Aber ich finde den Anzug halt recht schlecht gemacht. Ja. Ja, weil er zur Hälfte aus CGI ist, offensichtlich. Aus schlechtem CGI, das ist ja schlimm. Ja, vor allem das Gesicht, das ist ganz fürchterlich. Ja, ja. Und wir haben vergessen zu erwähnen, dass ja sein Kumpel, der so ein bisschen wie der Nightcrawler ist, von Will.i.am gespielt wird. Der ist aus, welcher Band war der? Die Black Eyed Peas. Das macht nichts, wenn der stirbt. Ich weiß nicht, wer soll er eigentlich sein? Soll er der Nightcrawler sein? Ich bin mir da gar nicht sicher. Er soll nicht Nightcrawler sein, er soll irgendeine andere Figur sein. Nur ja, aber er hat ja die Kräfte vom Nightcrawler. Er kann sich teleportieren, richtig. Ist Nightcrawler sein Vater? Ah. Dem Nightcrawler da gibt's jemand sein Vater. Nee, Nightcrawlers Vater ist jemand anders, der kommt im nächsten Film vor. Dann ist es dessen Vater. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wen er genau spielen soll. Aber macht nichts, das ist so den Black Eyed Peas, also ist es nicht schlimm. Also es stimmt, dass da ist. Dann muss er zu Remy LeBeau. Ah ja, stimmt. Oh, die ja, schlechte Variante. Ja, der Blob schickt ihn ja zu Remy LeBeau, weil der Einzige ist, der jemals von der Insel fliehen konnte. Ja, genau. Wo ich mir denke, so, was für eine Insel? Ich dachte, es ist keine Insel. Ich dachte, es ist ein Landstrich. Was ist das jetzt? Oh, herrlich. Also, Stryker will sich einen Supermutanten erstellen. Ich dachte, er hasst Mutanten. Aber er will sie ja kontrollieren und als Waffen benutzen. Dann sind sie keine Mutanten mehr, sondern nur Waffen. Und das. Nein, wir haben im zweiten Teil gelernt, er hasst sie. Wir haben im zweiten Teil gelernt, er hasst Mutanten. Ja, Moment. Für ihn ist aber die Waffe 11 auch nur eine Waffe. Du musst es so sehen, er hasst Mutanten, aber er liebt Waffen. Also macht er Mutanten zu Waffen. Nein, er hat eine Mutantenwaffe gemacht. Er hat die anderen ja nur gebraucht, weil er deren Kräfte in Deadpool übertragen will. Ja, aber dann ist es eine Waffe und dann sind es keine Mutanten mehr. Deshalb, es ist ja der Dead, also von den Toten, der Pool, der Deadpool. Es ist so schlecht. Es ist so übel. Der gute John Wright, der von dem Black Eyed Peas Darsteller gesprochen wird, ist einfach nur, er ist Part of Team X, ne? Zusammen mit Wolverine, Sabretooth, Maverick, Madsen und Silver Fox. Und er, seine Kräfte sind, eigentlich ist er ein Jäger. Er ist ein Scharfschütze. Hier ist es nicht. Hier ist er einfach nur... Also ist er Kraven, der teleportierende Hunter. So eine Art, ja. Ah. Er ist kein sonderlich guter. Er kam auch zum ersten Mal 1991 von Wolverine Volume 2. Ist halt, er hat so ein bisschen Mischmasch irgendwie so. Aber hauptsächlich ist er eigentlich mit Waffen unterwegs. Hier nicht, hier kann er nur schlecht teleportieren und sterben. Obwohl ich schon für dafür, dass der Film ja eigentlich versucht, nicht so brutal zu sein, wie er stirbt, war krass, dass er in sein Rückgrat bei in der Teleportation greift und es ihm rausreißt. Ja. Das war schon. Und man muss ja sagen, in dem schwarzen Mantel hat Liev Schreiber einfach eine Präsenz. Der Typ hat immer eine Präsenz, weil er ein fantastischer Schauspieler ist. Ja, aber der Mantel, der gibt dir nochmal so das gewisse Extra, finde ich. Ja, der kann auch aus Scheiße Gold machen, der Typ eigentlich. Nee, selbst der hat Salt damals nicht retten können. Ja, Salt war scheiße. Oh mein Gott. Also wie gesagt, der Typ kann Face-Jumping und Anti-Aging-Factor. Der Typ aged halt langsamer. Das ist alles, was er kann. Yay. Das heißt, er kann Face-Jumping. He died. Dann redet er Gambit halt doch, ihn rüber zu fliegen. Naja, vorher haben wir noch einen sinnlosen Gambit vs. Logan Fight, ganz wichtig. Der, wie und alle Kämpfe, halt furchtbare Technik haben. Alles, wo mehr CGI drin ist, sieht scheiße aus. Deshalb sind die einzigen Kämpfe, die gut aussehen, die mit Wolverine und seinem Bruder, weil das mehr so ein Handgemenge ist, wo sie sich durch die Gegend werfen. Ja, und natürlich haben wir auch das obligatorische, wir beenden das Programm, sie haben es übertrieben. Nein, habe ich nicht. Und jetzt ist der General tot. Hey, ich kann trotzdem weitermachen. Yay. Evil Scientist. Weil ich der Böse bin. Und da ist er. Mein absoluter Lieblingssatz in diesem Film. I need your powers. For the pool. The mutant killer. Deadpool. Hau ab. Und dann Überraschung, Überraschung. Fuck, seine Frau lebt doch noch. Oh, es ist, der hat ihn verarscht. Dam, dam, da. Nee, was ich schön finde, ist, dass nicht mal Hugh Jackman diesen schlechten Plot-Twist gut spielen konnte. Nein. Nicht mal Hugh Jackman konnte das. Genau wie dieses Fake-Blood. Sabersuch hat Fake-Blood über sie geschüttet. Logan konnte das nicht riechen, dass das Blut von einem Tier ist oder so? Logan, ich mag, wie er sich dann so hinkniet und so verzweifelt spielt und du merkst halt so einfach, Hugh Jackman selber kommt mit der Schlechtheit dieser Szene nicht klar. Ja, oh, meine Schwester. Es gibt einfach Szenen, die kann niemand mehr retten. Ja, lass meine Schwester frei, sie hat Diamantenskin, aka Emma Frost. Ich helfe deiner Schwester. Nein, viel besser ist, er geht einfach. Das fand ich geil. Er geht einfach. Er macht es zum zweiten Mal. So. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt. Leck mich, Leute. Ja. Ich gehe nach Hause. Leck mich, Leute. Ich geh nach Kanada. Und dann will Victor dann aber eben doch seine alte Verflossene töten und das kann er dann ja doch nicht zulassen. Ja. Und dann sehen wir auch... Und dann kommt eigentlich der meistgenutzteste Ausruf im ganzen Film. Victor! Ja, das hat er gefühlt 5 oder 10 Mal im Film gesagt. Ja, Victor hat ja auch ihn ständig als wie hat er ihn bezeichnet? John? Jack? John? Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie er ihn genannt hat. Ja, das ist ja sein eigentlicher Name. Er hieß ja nie Logan. Das ist sein eigentlicher Name, war ein anderer. Der ruft ihn auch die ganze Zeit. Oh, dann befreit Logan die Mutanten. Da siehst du auch die furchtbare Version von Emma Frost, die einfach nur scheiße aussieht. Mit ihren, das sind keine Diamanten, das sind aus wie... leuchtende Pickel. Ich kann mich nur wiederholen. Alles mit CGI in dem Film ist Schrott. Hi, Nichtpool. Waffe 10. Wäre es nicht super, wenn hier die Szene aus Deadpool 2 kommt und er einfach reinspaziert, das Vieh abknallt und der Film geht zu Ende. Das wäre so geil, wenn das von Disney Plus so geupdatet worden wäre. Ja, das wäre so geil gewesen. Und dann ist der Film vorbei. Ja, bitte. Ja. Aber nein, wir hatten, glaube ich, noch über eine Viertelstunde übrig oder so. Ja, weil wir noch unbedingt den Fight von Logan und Fake Pool. Das Einzige, was wir bei dem Fake Pool richtig gemacht haben, ist, dass der Heilprozess so schnell funktioniert. Ja, und das Interessante ist, er wurde übrigens in dieser Version, also das, was wir am Anfang von Ryan Reynolds gesehen haben, das war Ryan Reynolds. Fake Pool hat er nicht gespielt. Das war jemand anders, das war Stuntman. Weil Ryan ist nämlich bekanntermaßen ein sehr großer Deadpool-Fan. Und er hat auch damals gesagt, er wollte das nicht. Das war für ihn ein Stich ins Herz, die Version. War ein Verrat an der Figur, ja. Ein absoluter Verrat an die Figur. Ich finde aber, dass sie es da gut hingekriegt haben, dass er trotzdem gut genug wie Ryan Reynolds aussieht von den Augen her. Ja, das haben sie mit seinem Gesicht haben sie das ganz gut hingekriegt, ja. Aber ansonsten, der ist halt Fake Pool. Hundertprozentig. Übrigens, der einzige Grund, warum Sabretooth sauer auf Logan ist und ihn verraten hat, weil Strikers ihm gesagt hat, hey, ich kann dir auch so Krallen geben. Und dann hat er gesagt, hey, ich will auch Krallen haben, wann kriege ich die? Ja, du würdest das nicht überleben. Wir hatten in Teil 2 eine random Tussi, die Krallen auch hatte, die hat es überlebt. Bist du dir sicher? Der ganze Plot ergibt so keinen Sinn. Ah, aber trotzdem, der Fight von Logan und Fakepool auf dem Reaktor ist so hässlich. Ist einfach nur und schlecht. So schlecht. Und so herrlich. Das ist auch der einzige Kampf im Film, der einfach nur beschissen choreografiert ist. Ja. Absolut. Ich Weil selbst das mit dem Helikopter war zumindest vernünftig choreografiert. Das sah scheiße aus. Aber also ich glaube, die hatten einfach... Da hatte niemand Bock auf den Kampf. So sieht er zumindest aus. Vor allem dann kommt sein Bruder auf einmal wieder noch dazu, weil, hey, ich bin jetzt wieder gut, weil... Nee, ist die, weil wie kam er zurück? Ja, der große Bruder muss doch auf seinen Bruder aufpassen. I killed your friends, but your friends now. Okay. Ich finde super, wie Fake Boots Augen weiter strahlen, nachdem er geköpft wurde. Finde ich gut. Sein Kopf durch die Gegend gerattert ist und er immer noch den Strahl gemacht hat von links, fand ich sehr gut. Wir haben noch vergessen, den Plot-Device-Revolver zu erwähnen. Der kommt auch noch, ja. Ja, der wurde ja schon lange vorher erwähnt. Der wird ja jetzt benutzt. Ja, Striker erschießt Logan. Und seine Alte hätte einfach Striker töten können. Und was macht sie? Lauf einfach und hör nicht auf zu laufen. Weil wenn ich dir sage, dass du dich töten sollst, wäre ich nicht besser als du. Das ist... Der hat wie viele Menschen umgebracht? Sinnlos? Und du lässt ihn einfach in die Wildnis laufen. Sehr gut. Fantastisch. Oh mein Gott. Kann ja nichts schief gehen. Ja, nie zu vergessen. Oh, hi, very, very, very, very, very creepy Charles Xavier. Oh mein Gott. Er sieht aus wie eine verschwommene Lego-Figur. In dem Ding. Der sieht aus, als hättest du so eine schlechte Version von Madame Tussauds dahingestellt. Ja, los, gehen wir mit dem creepy CGI-Glatzenmann. Nee, wir haben aber noch vergessen, warum er ihn überhaupt abknallen konnte. Weil normalerweise kannst du ihn ja nicht abknallen. Weil das waren Adamantium-Kugeln im Plot-Device-Revolver. Richtig. Mhm. Genau. Und er so, sie können ihn auch damit nicht erschießen. Ja, aber wenn ich ihn damit in den Kopf schieße, wird er sein Gedächtnis verlieren. Und dann habe ich, was ich will. Haben wir nicht auch festgestellt, dass in Teil 2 das Adamantium immer flüssig bleiben muss, damit es funktioniert? Wenn es härtest, funktioniert es nicht mehr? Ja, er hat ja nur eine winzig kleine, minimale Beule reingeschossen. Ja, wenn überhaupt. So, oh und mein Gott. Das reicht dann, damit er sein Gedächtnis komplett verliert. Ja, Logan wird wach, hat Gedächtnisverlust, so wie jeder, der den Film gesehen hat. Und dann sagt er, wer ist das? Die ist tot. Mir egal. Und dann läuft er zurück nach Kanada. Kennst du sie? Nö. Ja. Und dann Szene, da gibt's die erste Szene nach dem Abspann. Striker wird aufgesammelt, so nach dem Motto, hey, sie haben einen Typen getötet. Wir bringen sie jetzt nach X-Men 2. Ja, hat er den General getötet. Ja, wir bringen sie jetzt nach X-Men 2. Okay. Ja. Und dann die zweite Szene, wo Fakepool hat anscheinend überlebt. Mit dem richtig schlechten, der Typ ist eingebuddelt, man sieht seinen Kopf, wie er sich bewegt. Und dann jemand anderes ist eingebuddelt, man sieht seinen Arm, wie er sich bewegt. Was? Ein grauenhafter Film. Der Film ist absoluter Schrott. Er ist absoluter Mist. Logiklücken. Schauspielerisch katastrophal. Bis auf Hugh Jackman und Lee Schreiber, die geben zumindest das, was ihnen gegeben wurde. Aber zumindest arbeiten sie damit. Der Rest ist absolute Katastrophe. Absoluter Schrott. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich liebe diesen Film. Er ist so beschissen. Er ist so schlecht. Aber ich find's herrlich. Die Dialoge sind einfach nur scheiße. Die Effekte sind lachhaft schlecht. Lachhaft schlecht. Absolut. Dennoch, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich kann den immer wieder gucken, weil er so furchtbar ist. Weil du dir echt die Hände über die Köpfe zusammensteckst und denkst so, mein Gott, was habt ihr euch nur dabei gedacht? Der Film kriegt von mir eine 7. Ich liebe den Film. Er ist so scheiße herrlich. Da spricht mein Trash-Hunter-Herz dazu bei dem Film. Absolut herrlich. Er ist so beschissen. Unglaublich gut. Was sagt ihr, Jürgen? Es ist definitiv der beste Trash-Film im Marvel-Universum. Da gebe ich dir recht. Ja, das stimmt. Weil er hat noch diesen ich nenne ihn mal charmanten Trash-Faktor, den halt der Nachfolger nicht mehr hat. Und Spoiler, ja. Ich mag halt ein paar der unglaublich dummen Sprüche, weil wer den Podcast schon eine Weile verfolgt, weiß, dass ich empfänglich für dumme Sprüche bin und billigen Humor. Und allein die Sprüche ist es, wo Zero auftaucht und er ist so, na, hattest du mal wieder Lust zu töten? Ja, wenn ich dich sehe, schon. Dann, das ist so und geil, diese Dialogsprache. Dann pfeift Striker zurück, hier, geht zurück ins Auto. So, ja, komm, guter Junge. Das ist super dämlich. Ja, aber ich musste trotzdem lachen. Und deshalb gebe ich ihm so eine 6,5, weil ich den Humor noch mag, aber der Film halt Schrott ist. Ja, absoluter Schrott. Ja. Markus? Ja, tatsächlich, ich bin bei einer 6, weil wenn man alles, was schlecht ist, ausblendet, er macht noch Spaß. Selbst jetzt beim Wiedergucken, ich kann mich darüber amüsieren, wie schlecht das alles gealtert ist, wie schlecht es auch damals schon war. Und ja, ich beschwere mich gern über Dinge, die mir Spaß machen. Und deswegen eine 6, weil ich könnte ihn immer wieder gucken, weil er ist so schlecht. Außer, ja, eine Verbesserung gäbe es, dann wäre es eine 6,5 oder 7, wenn wir das Deadpool-Ende einführen würden. Das wäre großartig, dann wäre der Film bei mir eine 8. Es gibt übrigens, ganz kurz, es gibt übrigens noch eine andere alternative Szene, eine andere alternative Schlussszene. Es gibt sogar eine Post-Credit-Szene, in dem Wolverine in einer Bar hockt in Japan, das ein Übergang ist zu Wege des Krieges, oder Weg des Krieges. Was mehr Sinn macht, als Waffe X zu sehen. Ich finde es lustig, ja, dass der nächste Film Wege des Kriegers heißt, anstatt Wolverines Abenteuer in Japan. Bevor wir aber den besprechen, besprechen wir beim nächsten Mal X-Men erste Entscheidung. Oder wo ich auch, den ich nie zu Ende gesehen habe damals, weil ich ihn ab der Hälfte mal ausgemacht habe. Jetzt habe ich ihn zu Ende gesehen. Oh mein Gott. Aber dafür reden wir beim nächsten Mal. Freunde, ich danke euch. Wir in voller fucking Treat. Ich danke euch vielmals, dass ihr hier wart. Jederzeit. Um mit mir über einen der besten X-Men-Filme zu reden. Immer wieder gern. Und damit verabschieden wir uns. Ich verabschiede mich. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.